Die Pest, eine Phantasie von Friedrich von Schiller. Grässlich preisen Gottes Kraft Pestilenzen, würgende Seuchen, die mit der grausen Brüderschaft durchs öde Tal der Grabnacht schleichen. Bang ergreift's das klopfende Herz, gichtrig zuckt die starre Sehne, grässlich lacht der Wahnsinn in das Angstgestöhne, in heulende Triller ergeust sich der Schmerz. Raserei wälzt tobend sich im Bette, giftger Nebel wallt um ausgestorbene Städte, Menschen hager, hohl und bleich, wimmeln in das finstre Reich, brütend liegt der Tod auf dumpfen Lüften, häuft sich Schätze in gestopften Grüften, Pestilenz sein Jubelfest. Leichen schweigen, Kirchhofstille, wechseln mit dem Lustgebrülle, schrecklich preiset Gott die Pest.